Denn mein Helfer, denn mein Helfer. armes Kind, bringt mir das Leben, bringt mir das Leben. Und der Sohn, der mir gegeben, der mir gegeben. Bindet euch und löset, mich. Dieses Kind bringt mir das Leben und der Sohn, der mir gegeben. Bindet euch und löset. Oh. Was